Welcome everybody again, those who were here yesterday. Herzlich willkommen allen, die gestern schon da waren und diejenigen, die heute gekommen sind. Das ist für uns eine sehr große Freude, dass ihr alle zu dieser Konferenz gekommen seid, als ich nach Deutschland kam. Ich bin der Serbert vom International Women's Space. Und jetzt möchte ich einfach nur unser Panel vorstellen. Es wird über rassistische Angriffe in Deutschland sprechen. Unsere Moderatorin ist Jill Turkmund. Sie wird die Rednerinnen anführen, Basarabu, Vicky Birsch. Agent Wörterro ist auch mit uns, Asche Bullisch. Wir werden auch per Skype Hallo sagen. Sie konnte nicht nach Berlin kommen, weil es die Erstürmung gab und die Züge nicht gefahren sind. Wir wünschen euch allen ein sehr gutes Panel, eine sehr schöne Zeit. Und ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, im ersten Flur um 14 Uhr werden wir unser Mittagessen haben. Okay, have a nice time. Nachdem ich gestern Abend diese Konferenz in diesen Raum und euch verlassen habe, hatte ich ganz schöne Magenumdrehungen und ich habe mich tatsächlich erstmal gefragt, und tatsächlich haben wir heute mit diesen wunderbaren Frauen und mit meinen Speakers erst einmal darüber gesprochen, dass es eigentlich, dass wir euch zu großem Danke verpflichtet seid, dass ihr überhaupt hier seid und diesen gemeinsamen Raum mit uns füllt und mit uns gestern so lange diskutiert habt und eure Geschichten, eure Kritiken und eure Analysen geteilt habt. Das ist eine sehr große Herausforderung für uns, heute hier oben zu sitzen. Eigentlich würden wir diesen Raum viel lieber anders gestalten und tatsächlich direkt gemeinsam mit euch diskutieren. Deshalb danke ich euch eingangs fürs Hiersein und ich freue mich schon auf eure Beiträge in der Diskussion. Nichtsdestotrotz beginnen wir jetzt sozusagen klassisch mit unserem Panel und ich freue mich sehr, dass der International Women's Space diese Diskussionsveranstaltung und diese Konferenz vorbereitet hat. Es ist ein sehr, was ich gestern mitgenommen habe, ist, dass wir es geschafft haben, einen sehr radikal politischen, gleichzeitig sehr intimen Raum zu schaffen. Und ich hoffe, und ich hatte ein Gefühl, wie sagt man, ein Taste of der politischen Visionen, der Ideen von einem Zusammenleben, wie wir als Feministinnen, wie wir als internationale, transnationale Feministinnen heute uns eigentlich vorstellen, wie ein Leben aussehen soll. Ein Zusammenleben und auch zusammenarbeiten, auch zusammenkämpfen. Mein Name ist Ceren Türkmen, ich bin Soziologin und ich arbeite zu den Bereichen Rassismus, Antirassismus, Migrationsgeschichte und politische Migrationsforschung tatsächlich. Und ich arbeite auch zurzeit am Institut für Soziologie an der Universität Gießen, wo wir im Bereich der allgemeinen Soziologie sehr stark zu diesen Themen arbeiten. Ich freue mich sehr und ich begrüße hiermit jetzt auch meine Panelistinnen. Ich begrüße Peggy Piesche, danke fürs Dasein, Bafta Sabo und Aurora Rodono. Und ich begrüße per Skype Ayşe Gülec. Ich freue mich sehr, dass du trotz des Sturms heute per Skype bei uns sein kannst. Es ist sehr schade, dass du nicht hier bist und es ist gleichzeitig auch trotzdem ein Glück, dass du per Skype kurz Hallo sagen kannst und auch die Diskussion später noch mitbekommst, um gemeinsam mit uns zu diskutieren. Ich werde dieses Panel moderieren und ich werde auch einführen in die Thematik. Wir werden das etwas anders als gestern machen. Und zwar werden meine Panelistinnen sich tatsächlich erstmal selber vorstellen. Sie werden sich selber mit ihren Kämpfen und ihrer Erfahrung situieren und positionieren. Und in einer zweiten Runde werden wir uns dann in kurzen inhaltlichen Inputs der Thematik widmen, was ist eigentlich in den 90er Jahren in Deutschland passiert, wie können wir diese tödliche rassistische Gewalt heute analysieren, welches Wissen haben wir heute, besonders nach den Erfahrungen des NSUs, überhaupt ja, zu Händen, um rückblickend nochmal die 90er aus der heutigen Perspektive zu analysieren und eine Antwort dafür zu finden, wie wir Rassismus, aber auch die Kämpfe gegen Rassismus und die vielfältigen Selbstorganisationen, an denen ja so viele Frauen, die hier heute dabei sind, einfach teilgenommen haben. Und deshalb ist es nochmal eine besondere Freude, dieses Panel zu moderieren. Ich würde jetzt tatsächlich in der ersten Vorstellungsrunde Peggy dich bitten, dich vorzustellen. Ja, vielen Dank, Seren, für die sehr schöne, freundliche Einführung. Ich möchte mich vor allem erst einmal bei den Organisatorinnen bedanken. Das ist unglaublich beeindruckend, was ihr hier gestemmt habt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die auch gekommen sind und diesen Space hier mit kreieren. Ich bin jetzt schon beseelt. Und ja, einige einführende Worte von mir. Was soll ich jetzt genau tun? Ich soll mich selber vorstellen. Also mein Name ist Peggy Piesche. Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen, in Thüringen, im ältesten Ort der DDR in Arnstadt. Und das in der Nähe von Erfurt und Weimar. Die meisten werden es nicht kennen. Und ich habe in der DDR, in der Bundesrepublik und in der Sowjetunion studiert und die Wende auch als, wie ich sagen würde, wahrscheinlich letzte vollständig DDR-sozialisierte Generation erlebt. Das heißt, ich war mitten in meinem Studium und habe damit also alles, was man so in der DDR an Sozialisation und auch ideologischen Framework hat bekommen können, auch mitmachen dürfen, müssen, können. Warum ich das sage, das prägt. Das prägt natürlich eine Biografie. Jeder biografische Moment prägt. Aber ich würde sagen, dass halt meine DDR-Sozialisation und damit auch meine Erfahrung zu schwarzem Feminismus und das Gewordensein, wie ich heute bin, damit zu tun hat, dass ich eben also halt eine ganze Schullaufbahn da durchlaufen habe. Ich bin gebeten worden, etwas zu schwarzem Feminismus auch aus DDR-Perspektive zu sagen. Das ist gar nicht ganz so einfach. Das machen wir in der zweiten Runde. Dann würde ich es jetzt erstmal dabei kurz belassen. Genau, ich bin BAFTA. Ich würde mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei den Organisatorinnen für diese Veranstaltung. Ich musste gestern leider auf einer anderen Veranstaltung arbeiten und konnte nicht teilnehmen, aber ich habe ausschließlich Positives gehört, also wirklich danke nochmal dafür und auch danke für die Einladung. Genau, um mich selbst vorzustellen, genau, ich bin BAFTA, wie gesagt. Ich studiere Sozialwissenschaften, also Soziologie und Politikwissenschaften hier in Berlin. Genau, aufgewachsen bin ich in Frankfurt am Main. Genau, geboren bin ich aber im Delmenhorst, das werden die wenigsten kennen, so ein ganz kleiner Ort in Niedersachsen. da sind wir aber ganz schnell weggezogen, weil in den 90er Jahren ging es ja schon los mit rassistischer Gewalt und rechter Organisierung. Das war für meine Mutter dann ein Grund, nach Frankfurt umzuziehen, genau, wo es sehr migrantisch ist und wo rassistische Gewalt in dieser Form nicht so eine Rolle gespielt hat. Weswegen ich in meinem Aufwachsen glücklicherweise davon verschont geblieben bin. Genau, ich bin dann irgendwann nach Berlin gezogen zum Studieren und zwar dann nicht mehr so migrantisch an der Uni, wo sich dann auch das Bedürfnis entwickelt hat, mich nochmal anders zu organisieren, politisch zu organisieren, zusammen mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Genau, und so bin ich dann zum ISD gekommen, also zur Initiative Schwarze Menschen in Deutschland wo ich jetzt auch organisiert bin. Genau. Mein Name ist Aurora Rodonneau. Hallo Aische. Ich bin jetzt eigentlich für Aische hier, aber da ich gestern sowieso versäumt habe, mich vorzustellen, würde ich das jetzt auch ganz kurz tun. Ich bin auch Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, bin in Hessen aufgewachsen. Ich habe es gestern kurz gesagt, in einer sogenannten Gastarbeiterfamilie. Meine Eltern sind in den 60ern aus Sizilien nach Hessen gekommen. Und ich habe dann mich in unterschiedlichen Projekten immer wieder mit dem Thema beschäftigt und war 2005 bei dem groß angelegten Ausstellungsprojekt Projekt Migration. Das war die erste, kann man sagen, groß angelegte Ausstellung zur Arbeitsmigration nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich mich sehr intensiv sowohl wissenschaftlich als auch biografisch mit der eigenen Biografie auch beschäftigt, und heute arbeite ich als freie Kulturwissenschaftlerin und als Dozentin an der Uni Köln am Institut für Kunst und Kunsttheorie zu diesen Themen, zu, vielleicht kann man das so sagen, antirassistischer Kunstpädagogik und auch in den anderen Arbeiten immer an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis und Aktivismus. Und heute Morgen um 6.40 Uhr ungefähr rief Aische an, beziehungsweise schrieb dann nach dem SMS, bitte, bitte ruf mich an. Der Grund, weshalb ich heute hier sitze, ich bin Teil des Aktionsbündnisses Tribunal NSU-Komplex auflösen, zusammen mit Aische Güleç und vielen, vielen anderen. Und BAFTA war auch dabei, ganz viele, also wir waren irgendwie so 100 Leute, die im Mai dieses Jahres in Köln das Tribunal NSU-Komplex gemacht haben, wo es eben darum ging, gemeinsam mit den Betroffenen der rassistischen Gewalt den Rassismus in Deutschland anzuklagen. Und ich habe jetzt die Freude, obwohl ich das sehr bedauere, dass Aische natürlich nicht da ist und Aische man sowieso nicht ersetzen kann. Ich werde aber ihren Talk nachher, also ihren Vortrag halten, und ich übergebe jetzt an Aische. Ja, ich bin sehr traurig, dass ich nicht direkt vor Ort bin. Hören Sie mich? Hört ihr mich alle? Okay. Es ist so fantastisch, dass es eine Frauentagung gibt zu dem Thema Rassismus. Ich finde es richtig toll und ich bin gleichzeitig auch sehr traurig, dass ich nicht mit euch in dem Raum sitzen kann. Wir haben die Skype-Rede von Aische Güleç transkribiert, da Skype zu schwer zu verstehen ist. Es ist so fantastisch, dass es eine Frauentagung gibt zum Thema Rassismus. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht mit euch in dem Raum sitzen kann. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich lebe hier in Kassel und bin Kind türkischer Einwanderer. Mein Vater kam Anfang der 60er Jahre nach Deutschland. Mein Bruder und meine Mutter folgten ihm dann. Und ich bin in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet aufgewachsen, weil dort mein Vater lange Zeit als Bergarbeiter gearbeitet hat. Ich habe lange Zeit, in den 80er Jahren, da war ich noch Schülerin, die ersten rassistischen Übergriffe auf das migrantische Leben erlebt. Das heißt, Ramazan Avcı habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass Semra Ertem, eine Poetin, die in der Ausbildung war, sich aus Protest gegen den spürbaren Rassismus selbst verbrannt hat. Das sind Geschichten, die ich als Schülerin mitbekommen habe. In den 90er Jahren war ich dann schon in Kassel und habe in Kassel studiert, Sozialwissenschaften und Sozialpädagogik. Und es war eine Zeit der vermehrten rassistischen Übergriffe auf Häuser von Migrantinnen und Unterkünfte von Refugees, wie zum Beispiel Solingen, Lübeck, Hoyerswerda. Diese Zeit habe ich als Studentin sehr wachsam mitverfolgt. Und diese Geschichten haben sich natürlich in unser Leben eingeschrieben, in unsere Körper eingeschrieben. Ich habe dann sehr früh angefangen, auch an der Schnittstelle von Aktivismus, Theorie, aber auch Praxis mit Kunst auch zu arbeiten. Und derzeit arbeite ich auch für die Documenta 14 und ansonsten hier in Kassel an einem Kulturzentrum. Anmerken muss ich auch an dieser Stelle, dass Kassel, die Stadt, in der ich lebe, auch der Ort ist, wo Halit Yozgat, das neunte und jüngste Opfer, ermordet wurde. Es ist eine Stadt, in der der NSU auch jemanden hingerichtet hat. Und das war der Grund, weshalb wir hier in Kassel eine Initiative gegründet haben, die auch 6. April heißt, weil der Mord an Halit geschah am 6. April. Aber Kassel ist auch der Ort im Zusammenhang mit dem Mord an Halit, wo es den ersten Widerstand gab mit der Demonstration »Kein 10. Opfer«, wo die Betroffenen selbst auf die Straße gegangen sind und gezeigt haben und ihr Wissen darum, was der NSU ist, schon sozusagen auf die Straße gebracht haben. Und wie Aurora schon erzählt hat, haben sich die Initiativen nach Bekanntwerden des NSU dann zusammengeschlossen und wir haben im Mai dieses Jahres das Tribunal den NSU-Komplex auflösen veranstaltet, um den Erzählungen der Betroffenen selbst einen Raum zu geben. Okay, dann vielen herzlichen Dank für die Vorstellungen. Wir werden jetzt anfangen zu diskutieren und aus unterschiedlichen Kämpfen, in denen wir beteiligt waren und in denen wir nach wie vor beteiligt sind, den Rassismus und die rassistische Gewalt in den 90er Jahren bis heute de facto gemeinsam zu analysieren. Und zwar aus der Perspektive eben auch der Analysen, die innerhalb dieser Kämpfe und innerhalb der Gruppen passiert sind. Weil ganz klar natürlich im Vordergrund steht, dass es nicht den Rassismus und den Sexismus gibt, sondern wir vielmehr von Rassismen und Sexismen sprechen sollten, die sich eben auch auf uns als Betroffene, als Frauen, als solidarische Frauen, als kämpfende Frauen auswirken und natürlich auch die Unterschiedlichkeit der Kämpfe, ja, die unterschiedlichen Ziele, Sprachen, Forderungen, Kulturen beeinflussen. Deshalb haben wir Peggy, die später eben auch zum schwarzen Feminismus in der DDR sprechen wird. BAFTA wird zum Rassismus in den 90er Jahren sprechen und später die, als ISD-Mitglied habt ihr mitgemacht in der Kampagne Ban Racial Profiling Kampagne, genau. Ihr hattet noch einen ganz wichtigen Untertitel, gefährliche Orte abschaffen. Genau, also BAFTA wird zwei Kämpfe vorstellen und Aurora wird die Kampagne, den NSU-Komplex auflösen, vorstellen. Ich beginne mit einer kurzen Einführung zur Frage, wie wir überhaupt Rassismus und eben auch den zweiten Untertitel, der ja auch in den Broschüren, die euch zur Verfügung stehen, verstehen können. Rassismus und Antirassismus. Die Kämpfe, die eben auch immer Teil der rassistischen Neuformierung und Neukonstituierung in Deutschland, in Europa und der Welt waren. Weil bekanntlich ist Rassismus nicht so und für immer und ewig so, sondern Rassismus setzt sich immer wieder neu zusammen. Und Rassismus ist natürlich auch immer wieder von unseren Kämpfen sozusagen in Not gezwungen. Als ich 1980 geboren wurde, war mein Vater auch ein sogenannter türkischer Gastarbeiter, der in den 70er Jahren schon gekommen war. Wir waren alevitische Arbeitsmigrantinnen, die aus dem Osten der Türkei nach Deutschland migriert waren. Ich bin 1980 auch, ähnlich wie Ayşe, im Ruhrgebiet geboren. Und als mein Vater in den 60er Jahren in der Stahlproduktion am Ofen angefangen hat, Stahl zu gießen und zu schneiden, so wie die Masse von Gastarbeiterinnen aus der Türkei damals im Ruhrgebiet, wurden Migrantinnen und Migranten damals von den Behörden, von der Politik und in den Medien als ausländische Arbeitskräfte bezeichnet. Später als ausländische Arbeitnehmer. Und schließlich, das war so Ende der 60er, Anfang der 70er, als sogenannte Gastarbeiter. Und wie wir gestern im ersten Panel, das du ja auch, Aurora, moderiert hast, erfahren haben, veränderte sich die Migrationspolitik nach 1973, nachdem eben die staatliche Arbeitskräfteanwerbung 1973 offiziell beendet wurde. Gastarbeiter sollten schlichtweg wieder gehen. Und die, die gehen wollten, sind tatsächlich auch gegangen. Und die bleiben wollten und kommen wollten, sind gekommen und sind geblieben und haben das Leben hier migrantisiert. Tatsächlich kamen sogar noch mehr Menschen, schlichtweg, weil sie nicht akzeptieren wollten, dass sie in Kriegsgebieten oder unter Lebensgefahr oder eben einfach in Armut irgendwo anders leben sollten. In einem Zitat, in einem Buch, in einem Roman tatsächlich, in einem sehr schönen Roman gibt es ein schönes Zitat zur Idee der Migration damals. Da heißt es: Wir sind Bürger dieser Welt, also haben wir ein Menschenrecht darauf, in Würde uns ein Leben aufzubauen, dort, wo wir uns ein Leben aufbauen möchten. Als meine Mutter dann in den 1980er Jahren anfing, in den Büros der großen Firmen im Ruhrgebiet als Reinigungskraft zu arbeiten, wurde sie schon als ausländische Mitbürgerin bezeichnet. Ja? Das war sozusagen die Sprache. Es wurden dann auf einmal in den 80er Jahren eben ausländische Mitbürger. Und diese Bezeichnung hat sich eben bis in die 1990er Jahre hineingehalten. Nach den 2000er Jahren oder in den 2000er Jahren und mit der zunehmenden Einbürgerungspraxis etablierte sich dann die Bezeichnung Deutsch mit migrantischen Hintergründen. Ich glaube, das sind wir immer noch, oder? Oder haben wir schon was Neues? Nein, das sind wir. Genau, wir sind jetzt Deutsch mit migrantischen Hintergründen. Parallel zu dieser Gruppe von offiziellen sogenannten Arbeitsmigrantinnen, die angeworben wurden und die über diese Anwerbeverträge kamen, gab es auch immer diejenigen, die informell nach Deutschland migriert sind und als politische oder eben ökonomische Flüchtlinge Asyl beantragt haben. Das heißt, wir hatten neben den Gastarbeitern auch immer den Diskurs um Asylbewerber und Flüchtlinge.